TV, The Funky Divas. Das Special am Freitagabend bei Radio von hier, Radio Bibi, Radio Regenbogen. Ah. Hey, Nachtschwimmer! Ein Wunsch zu Weihnachten? New. Ja, zurzeit der Geheimtipp Mellow Tracks Future Vibe. Bin gespannt, wie das kommt noch mit der Dom. Ist das alles? Natürlich nicht. Das fette Paket. Nur solange der Vorrat reicht. Probably the best music coming up. Welcome! Halt dich zurück, du bist auch noch dran, du kommst nachher gleich dran und da werden wir gleich ein paar Fragen an dich haben, oder? Ha? Ich nehme an, du beziehst dich damit auf meine 4 Touchdowns in einem Spiel. Nein, das wissen wir ja schon, das ist alt, Al. Dafür mache ich jetzt die dicke Kohle mit Schuhen. Ja, gerade deswegen. So, Nachtschwärmer, jetzt habe ich den Michael aus Ettlingen, das ist bei Karlsruhe. Hallo Michael. Michael, hallo, hallo. Ja, hallo, hier ist Udo. Ach, Udo, ja, Entschuldigung. In der zweiten Leitung, der Udo aus Ettlingen. Jawohl, richtig. Aber Ettlingen-Schluttenbach. Ettlingen-Schluttenbach, genau. Ich brauche jetzt von dir 5 Interpreten. Hast du da ein paar welche erkannt? Ja, natürlich. Lass hören. Bam, Boney M, Masterboy, Beach Boys, Thomas D., Jazzkantine, Down Low, DJ Bobo. Boah, ja, das ist er! Super! Super, super! Wahnsinn! Ah. Es ist der Wir haben einen Gewinner! Alle anderen bitte auf! Wir haben natürlich jede Stunde ein Gewinnspiel nach Sperrer, ganz klar! Sie, nicht aufs Klo gehen! Oh, genügsamer! Nein, nicht umschalten! Gleich volle Stunde, da gibt's Aktuelles. Mein Freund Al und ich ziehen zurück. Seine Tochter, die Kelly, ist noch nicht da. Al, wir ziehen uns gleich zurück, ha? Nein, nicht die Nachrichten. Schuhnachrichten. Ach was. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Vergiss es, brauchen wir nicht wieder, ja. Und das Tittenmagazin. Gerade deswegen, ja. Tonight just wants to say a very merry Christmas. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg. Ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Damit ich wieder nach Schirmer. Jetzt bringen wir unseren Bandi-Weihnachtskampfruf aus. Oh, Bandi! Der Horror beginnt. Tierquälerei, schmutzige Witze über Sex. Hat das geklappt oder ist auch mal was daneben? Ja, aber das kann man ja hinterher aus den Haaren rauswaschen. Kein Respekt vor niemand. Lauter schräge Vögel. Sind Sie auch so angewidert wie ich von dieser ganzen Sache mittlerweile? Das ist nur ein Teil des ganz normalen Wahnsinns. Umfragen ergaben, dass 50% des Publikums nicht weggeschaltet haben. Garantiert nicht ohne Nebenwirkung. Das heißt Action und Spaß, das bietet sonst niemand. Spaß nonstop! We'll be right back. Paradise. Hallo Nachtschwärmer, hallo Blondies und hallo Kelly. Wie geht's unseren blonden Weihnachtsengeln? Sehr gut, ganz bestimmt. Außer natürlich der Kelly. Da ist ja letzte Woche was passiert. Eine Blondine wurde gesichtet in der City, in der Stadt, mit einer Matratze auf dem Rücken. Da wurde sie von ihrem Bekannten gefragt, der ja gerade entgegenlief. Mensch, wo gehst du hin? Ziehst du gerade um? Da sagt sie, nee, ich bin gerade auf dem Weg zum Arbeitsamt. Der Arbeitsberater hat gesagt, ich soll meine Unterlagen mitbringen. Außer Kontrolle. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Thank you. of our generation. First he had the sea, then the west, the moon, drugs, the inner journey, the outer journey. We have finally found something worthwhile, something to upstage the fucking baby boomers. Wir haben 23.23 Uhr. Hey, Nachtschwärmer! Absalom aus dem Oktober, aber immer noch ziemlich aktuell, würde ich sagen, der Song. Oh ja, da habe ich ein ganz, ganz tolles Gedicht bekommen von der Hildegard. Wer will es vortragen? Wie wäre es mit mir? Nein, du nicht, weil um dich geht's. Ich lese es selbst vor, Erl, oder? Komm, lass mich's vorlesen. Bleib so stehen und werd langsam älter. Lass mich's vorlesen. Ja, jetzt reicht's aber, mach Platz. Geh jetzt hier weg. Achtung, hier. Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ich will das Gedicht hier vorlesen. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Ja, Al. So. Also von der Hildegard. Bei Charlie 2000 ist alles okay. Auch Al ist eingezogen, es wird fegelhaft. Fitze, Fitze, Fatze, der Al hat eine Glatze. Und er kann nicht singen, dafür spricht er viel zu schnell. Ja, so ist unser Al. Fitze, Fitze, Fatze, Schnee liegt auf seiner Glatze. Und er friert ganz fürchterlich, Hilfe ruft er schnell. Ja, so ist unser Al. Al, hä? Das ist wieder mal klasse. Na, was sagst du dazu? Al. Schuhverkäufer. Fang dich. Komm, jetzt machst du ein Gedicht, ha? Es war in der Nacht vor Weihnachten. Und im ganzen Haus war kein Essen zu finden. Nicht mal eine Maus. Socken hingen über Aal, um der dies Hals wie ein Schal. Und ein Zettel auf dem Stand, Geschenk her oder an die Wand. Die ganze Nacht lagen die Kleinen wach und dachten nach. Und das Gejammer seiner Frau neben ihm im Bett machte sein Elend komplett. Aber Daddy hatte dies Jahr genug Geld auf der Bank. Doch schloss die zu früh und Daddy war blank. Ganz unverhofft ist dann der Nikolaus erschienen, ein Lächeln im Gesicht und bereit, ihm zu dienen. Nikolaus, sagte ich ihm direkt ins Gesicht, du tust so viel für andere und für mich tust du es nicht. Bundy, sagt er, du verkaufst doch nur Schuhe. Deine Tochter ist ein Flittchen, dein Sohn gehört ins Kittchen. Hoho, sagt er weiter, ich erwähne nicht deine Frau. Die hat Haare wie Feuer und Nägel wie eine Sau. Er springt auf den Kamin. Dieser Fettsack in Rot. Er meint, das sei ihn und verschwindet, der Idiot. Und ich höre noch, wie er ruft. Und es klingt fast wie ein Schrei. Verheiratet mit Kindern. Du bist niemals frei. Okay. Al, wir lassen es gelten. Is back. Back. Attention is back. Lass krachen. Ist es schon soweit? Unser Gewinnspiel. Wir sind wieder fünf Interpreten. Und spiel mit. 8000. Aber jetzt hat der Countdown begonnen. Alle spielen, drück drauf. Mach bloß nicht schlapp. Nee, wit, groove it. Grenzenlos frei. Gun. Wir haben 23.55 Uhr, Sequential One, die aktuelle. Die haben sich ja ein bisschen gelichtet, die Reihen bei Sequential One. Ich habe es schon ein paar Mal live gesehen. Ich glaube, einer hat sich getrennt davon. Der macht ein Solo-Projekt. Ja, die Opern hier mit der besten Musik. Stimme, geiler Flair, Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr. Denn deine Show ist so genial, abnormal. So ist nur Charlie 2000 und Radio Regenbogen. Auf geht's noch schwimmen. Geht's los und du bist mittendrin. Voll die Party. Das ist ein Ding. Mega starke Unterhaltung bei voller Action-Temperatur. Das ist ein Mover года. Был притворен в жизнь совместный проект создания Euromir между Европой и Россией. Тем самым проект Euromir служит гарантом для успешности будущего интернационального сотрудничества и взаимопонимания между народами. Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе для людей будущего. Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы. Проект Euromir. Projekt Euromir habe ich schon lange nicht mehr laufen lassen. Ne? Wir haben 0 Uhr 16. Hallo Nachtschwärmer, hallo weihnachtliche Nachtschwärmer.

Das ist K-Lab, Philip Banks aus Anfang 96. Midnight. Und die haben ja eine neue rausgebracht, die bringe ich nachher noch. Die steht der in nichts nach. Also Al, nachdem deine Tochter jetzt wirklich so ein geistiger Tiefflieger ist. Ja, mal mit dir ausgehen, oder? Sie ist dumm wie die Nacht, aber ich würde für sie töten. Und mit dir fange ich an. Ach komm, ja. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Phantom of the Club. The club. Volle Stunde gibt's aktuelles Nachschimmer. Und nachher bin ich gleich wieder da. Was ist bei Bandis? Du Pick, mir ist langweilig. Wollen wir ein bisschen? Errol, die Kinder sind hier. Na gut, aber merkt ihr, ich hab's dir angeboten. Bis zum Frühling. Oh, die arme Frau, hä? Naja, Weihnachten verbringe ich gern mit den Benachteiligten, also bleib ich bei Errol. Gleich geht's weiter. Bitte nicht. Das grenzt ja fast an Bestrafung. Gibt es hier vielleicht einen Arzt? Wir gehen zurück in die abgeschlossenen Anstalten. Hm. Ihr Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Der Horror beginnt. Das ist Tierquälerei. Schmutzige Witze über Sex. Klappt oder ist auch mal was daneben? Aber es kann man ja hinterher aus den Haaren rauswaschen. Kein Respekt vor niemand. Lauter schräge Vögel. Sind Sie auch so angewidert wie ich von dieser ganzen Sache mittlerweile? Das ist nur ein Teil des ganz normalen Wahnsinns. Umfragen ergaben, dass 50% des Publikums nicht weggeschaltet haben. Garantiert nicht ohne Nebenwirkung. Das heißt Action und Spaß, das bietet sonst niemand. Spaß nonstop! Weil am Rhein. Der größte Mallis, Weißmann und alle anderen Nachtschwärmer im Regenbogenland. Er würde gern Kai Tracid hören. Ich auch, wenn ich's finde. Auf der Party, heute Abend geht die Post ab. Sascha aus Mainz, Ebersheim, grüßt auch. War Florian Röder, Markus, Julia, Nicole, Natascha, alle Mainz 05 Fans. Der war nur 21 und das müsste eigentlich reichen. Ne? Yeah. geht ins Blut. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. What are we going to drink? What to drink? What are we going to drink? Wer kann sagen, von wem das Original stammt? Was wollen wir trinken, ha? Bannis, was gibt's? Komm, jetzt machen wir dieses Wie gut kennen Sie Ihren Partner-Quiz. Nein, damit wollen die doch nur die Männer fertig machen. Genau. Ich hasse solche Tests. Frage Nummer 1. Naja, für die musst du die Augen zumachen. Welche Farbe hat mein Haar? Rot. Ja, gut. Frage 2. Mit wem würden Sie lieber die Nacht verbringen? A. Ihrer Frau oder B? B. Ihr Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Passt auf, da kommt der wahnsinnig Beschränkte. Mission Sequence Start. Von dieser Welt. Alle noch ein schönes Wochenende, Nachtschwimmer. Schöne Weihnachten. Wir sehen uns wieder, hören uns wieder am kommenden Freitag. Und am Freitag werde ich mit diesem Schuhverkäufer abrechnen. Der Hund.